Und hier beginnt ein neues Niemandsland, liebe Freundinnen und Freunde, ich begrüße Sie. Es ist Montag, der 27. April 2020, Tag Nummer 44 des Confinamiento, des Alarmzustands hier in Barcelona mit Ausgangssperre, obwohl heute viele Menschen zu ihren Arbeitsplätzen zurückkehren können, mit sehr starken Einschränkungen. Auch gibt es an diesem Wochenende zumindest leichte Anzeichen für einen gedämpften Optimismus. Sowohl die Zahlen der am Coronavirus verstorbenen Menschen als auch die Zahl der Neuinfizierten gehen doch mittlerweile ziemlich drastisch zurück. Und auch die Zahlen der als geheilt aus den Krankenhäusern Entlassenen nehmen zu. Wir freuen uns darüber. Ich grüße alle Arbeiter und Arbeiterinnen, Taxifahrerinnen, alle Müllmänner, alle Lehrerinnen und Lehrer, alle Ingenieure, alle Bäckerinnen und Bäcker, Schusterinnen, Busfahrerinnen, Sozialarbeiter, Kindergärtnerinnen, Reinemachefrauen und Hausmänner, Verkäuferinnen und Kellner, Radiosprecherinnen und Schlagersängerinnen. Ich begrüße die Schauspieler und Lkw-Fahrerinnen, die Fabrikarbeiter und Bauarbeiter, die Sekretärinnen, die Maler, die Ärztinnen und Krankenpfleger besonders, die Förster und Fischer, die Rezeptionisten und Liedermacher, die Hip-Hopper, die Rock-Gitarristen. Ich begrüße die Poeten, die Köchinnen und die Matrosen, die Pianistinnen und alle Hörerinnen und Hörer von Niemandsland Kontrabande FM in Barcelona. Es gibt jetzt wieder 2 Stunden Musik, Unterhaltung, Politik und Hintergründe. Wir werden wieder einmal versuchen, Ihnen und uns die Welt zu erklären und uns Fragen zu stellen und dazu unsere gute Laune und unseren guten Geist zu behalten. Meine Damen und Herren, willkommen! Der erste Beitrag im heutigen Niemandsland betrifft die Musik natürlich. Ein neuer Stones-Song ist da. Und den gibt's gleich, wenn Ottos Big Band mit diesem fantastischen Song fertig ist. Ottos Big Band mit dem Lied, das wir gerade hören, Walking Up and Down the Street. Straße rauf und runter gehen. Jo! Endlich nach 8 Jahren kommen die Rolling Stones mal wieder mit einem Song raus, mit einem neuen Song. Aber es ist ein trauriger Song, ein wütender Song. Es ist ein Song über das Eingesperrtsein. Man fühlt sich wie ein Geist, wie ein Gespenst in einer Gespensterstadt. Living like a ghost in a ghost town. Im Gegensatz zu den meisten Künstlern, die jetzt wirklich am Hungertuch nagen und sich ernsthafte Existenzsorgen machen müssen, haben die Rolling Stones dieses Problem natürlich nicht. Interessant, die Fotos zu sehen von den Stones, die sie ins Netz gestellt haben, in ihren Wohnzimmern. Da sieht man Mick Jagger, spindeldürr mittlerweile geworden, aber immer noch fit wie ein Turnschuh mit seiner Gitarre auf dem Sofa sitzen oder auf einem Stuhl. Dann Keith natürlich, Weiß nicht, ob das ein Heroinbesteck ist. Ach nein, das ist ein Glas Bier, was er da auf dem Tisch hat. Eine Kerze und irgendwie so eine Art blauen, ja, Topf. Auf einem roten Ledersofa sitzt der, auch an der Gitarre. Dann haben wir Charlie Watts am Schlagzeug. Der sitzt da in einer Bibliothek mit grünen Kopfhörern und vom Schlagzeug sieht man allerdings kaum etwas. Man kann es nur vermuten, dass das da auf dem Tisch steht. Life was so beautiful, then we all got locked down. Das Leben war so schön, dann wurden wir alle eingesperrt. Das ist die Kernaussage des Liedes. Dazwischen hört man den Männerchor, danach kommt die Mundharmonika. Naja, und dann eben harter, düsterer Rock. Richards und Jagger teilen dann noch mit, sie hätten den Song schon vor dem Lockdown gemeinsam mit anderem Material für ein neues Album in Los Angeles aufgenommen. Der Song passe jetzt halt zur Zeit. Im Musikvideo geistert dazu ein Einsamer mit Fischeiblick durch die U-Bahnhöfe Londons, über die leeren Brücken der Themse und an nutzlos gewordenen Architekturwundern vorbei. Zusammen sind die Stones jetzt 302 Jahre alt. Doom and Gloom, ihr letzter Originalbeitrag zur Musikgeschichte, erschien 2012. Was folgte, waren gecoverte Blues-Songs von 2016 und eine weitere Zusammenstellung ihrer größten Hits von 2019. Aber sie haben nicht aufgehört zu touren und für eine Band, die so ausgiebig von ihren Live-Konzerten zehrt, sind es psychologisch schwere Zeiten. Natürlich, das muss man sagen. Konsequenterweise haben sie ihre Tour in diesem Jahr dann auch nicht abgesagt, sondern vorerst verschoben. Die Botschaft: So einfach lassen wir uns nicht von der Bühne vertreiben. Ein neuer Song von den Rolling Stones, Living in a Ghost Town. Und was auf dem Paket draufsteht, ist auch wirklich drin. Stones Musik. Dafür sind wir Stones-Fans dankbar und spenden Applaus. Long live the Rolling Stones. Mein Freund Jesus sitzt derweil an seinem Schlagzeug und schickt uns jeden Tag einen Trommelwirbel ins Niemandsland. Hier eine Kostprobe. Vielen Dank. Er versucht sich auch in der deutschen Sprache, die er eigentlich nicht beherrscht, aber er hat da ein Programm gefunden im Internet, das ihm behilflich war. Danke, Jesus, für diesen Gruß. Gracias, Jesus, por este saludo tan ruidoso. Guten Tag, meine lieben Freunde. Ja. Auf Wiedersehen. Das katalanische Geheimdienstzentrum existiert nicht. Wir existieren nicht. Hoch auf die Bewegung, es lebe das freie und unabhängige Katalonien. Prost, Kameraden! Was ganz wichtig, Das passt ja zum heutigen Tag. Es ist Montag, der 27. April 2020. Das Lied Montag von Rio Reiser von dem Album Rio 3 Sterne von 1990. Ein Lied, das passt zur Stimmung und zum Tag. Queridas y queridos oyentes de Contrabanda FM, Niemandsland. También en estos tiempos de la gran crisis del coronavirus, nuestra radio va a emitir respetando las nuevas reglas y normas que exige la situación. Os ofreceremos en este extraño tiempo también información veraz y crítica sobre las cosas que pasan en el mundo y en la ciudad de Barcelona. Veraz en la medida posible dentro del caos. Niemandsland, 91.4 de la FM en Barcelona. Contrabanda. Ich bin der Beobachter. Ich stehe lautlos hier ganz oben und bin einfach da. Ich habe nichts zu sagen. Ich will kein Urteil geben. Ich sehe nur dabei zu, wie die Dinge kommen und gehen. Jene neue Mode lässt mich innen völlig kühl. Und selbst der Armstrong hat mich äußerlich nur aufgewühlt. Ich schaue auf euch herab und spüre die Zeit vergehen. Hier oben gibt es welche, die das auch nicht anders sehen. Und die Sonne. Sei das alles ganz egal. Es ist nur so, dass ich mir nichts mehr mache aus der Wahl. Ich bin aus Stein gebaut und doch wie Luft so frei. Ich bin der stumme Zeuge, ich bin überall dabei. Ich habe keine Meinung, wenn sich jemand schlecht benimmt. Und wenn er Gutes tut, dann ist das gut bestimmt. Ich wünsche mir einzig und allein, dass ich dabei sein darf. Ich muss es sehen, denn ich bin der Beobachter. Sorry. Ich fand's sehr gut, ganz toll. Also die Atmosphäre unter den Fans war sehr entspannt und hat, glaube ich, noch nie ein so entspanntes Konzert wie hier mit so einer warmen, tollen Atmosphäre. Hat echt Spaß gemacht. Ja, man muss dazu sagen, das Konzert fand in einem Kuhstall statt mit Rocco Schamoni und der Labras Banda. Fantastische philosophische Popmusik mit jazzigen Einschlägen. Und zuschaut nur der Mond. Niemandsland 91.4 FM, Kontrabanda hier in Barcelona. Здравствуйте, дорогие слушатели радио «Планета без мужчин». И мы передаем вам большой привет из Москвы. Слушайте радио «Niemandsland» и будьте в сознании того, чего вы слушаете. «Niemandsland. Geschichte». Es lebe der Tod, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 160. No pasarán, pasaremos. 19 de julio de 1933. Queda declarado el estado de guerra en Salamanca. Y con ayuda de Dios, es por la España. Los bravos hombres del pueblo. September 1937, Aragon, Valencia, Teruel Front. Hemingway, Matthews und Martha Gellhorn flogen am 6. September von Barcelona nach Valencia. Aus dem Flugzeugfenster konnten sie auf der blauen Fläche des Mittelmeers den schwarzen Ölteppich erkennen, verursacht von dem italienischen Blockade-U-Boot, welches das unter spanischer Flagge segelnde britische Tankschiff Woodford 4 Tage zuvor versenkt hatte. Vorkommnisse dieser Art waren es, die Martha, wie sie an Eleanor Roosevelt schrieb, krank vor Wut auf die beiden Männer machten, von denen ich absolut überzeugt bin, dass es gefährliche Kriminelle sind, Hitler und Mussolini, und auf die internationale Diplomatie, die ergebenst um die fortgesetzte Mithilfe der Faschisten bettelt. In Valencia erwarteten die Reisegefährten allerdings gute Neuigkeiten. Die Streitkräfte der Loyalisten in Aragon waren nicht eingekreist und besiegt worden, wie William Carney es in der New York Times gemeldet hatte. Sie waren vielmehr vorgerückt und hatten 2 Dörfer, Quinto und Codo, eingenommen, sowie die befestigte Stadt Belchite, wobei sie das angestrebte Ziel der Einnahme von Zaragoza allerdings nicht erreichten. Und bei einer Parallelaktion in den Bergen der Sierra Palomera in Südaragonien, westlich von Teruel, hatten die Truppen der Regierung eine entscheidende Position an der Fernstraße von Zaragoza nach Madrid eingenommen. Dass sie noch mehr hätten erreichen können, wenn der russische Panzerkommandant in Belchite nicht darauf bestanden hätte, seinen spanischen Männern die Befehle auf Russisch zu geben, oder wenn die Milicianos der anarchistischen CNT von den Kommunisten, die bei der Aktion die Oberhand behalten wollten, funktionstüchtige Waffen ausgehändigt worden wären, wurde nicht erwähnt. Hemingway, Matthews und Martha brachen fast unmittelbar nach ihrer Ankunft wieder von Valencia auf und bereits 3 Tage nach der Übergabe waren sie in Belchite. Dort fanden sie kaum mehr vor als zertrümmerte, rauchende Ruinen. Der Ort war verlassen, abgesehen von den stinkenden Leichen von Menschen und Tieren, die auf den zerstörten Straßen lagen. Ungefähr 5 Kilometer außerhalb der stehengebliebenen Reste der Stadtmauer trafen sie in einem ausgetrockneten Flussbett, das von dem gelben, vom Wind herangetragenen Staub Aragoniens nur unzulänglich schützte, auf alte Freunde. Soldaten der 15. Brigade und ihren Stabschef, den ehemaligen Kommandanten des Lincoln-Bataillons, Robert Merriman, der sich von seinen Verletzungen, die ihn in Jarama außer Gefecht gesetzt hatten, mittlerweile erholt hatte. Groß, unrasiert, mit Staub auf den Brillengläsern und im dunklen Haar, sah er fast so aus wie der College-Professor, der er früher einmal gewesen war, als er den Verlauf der Schlacht mit einem Stock auf dem schmutzigen Boden eines Schuppens aufzeichnete und schilderte, wie er seine Männer in einem zähen Häuserkampf zur Einnahme der überkuppelten Sandsteinkathedrale von Belchite geführt hatte. Martha und Hemingway waren beeindruckt, sowohl von Merrimans ruhiger Stärke als auch von seinem Sieg. Und Martha war, wie sie es formulierte, stolz wie eine Geiß auf die Leistung der amerikanischen Brigadistas. Sie prahlte, Man kann sagen, dass eine Brigade richtig gut ist, wenn sich die Männer schnell von Front zu Front bewegen können, immer dorthin, wo es gerade brennt. Doch die internationalen Brigaden und der kunterbunte Haufen der Milicianos, die sich im Jahr 1936 zusammengefunden hatten, um die Republik zu verteidigen, waren nicht das, worauf die höheren Tiere im Propagandaministerium jetzt den Schwerpunkt legen wollten. Die große Geschichte, auf die Hemingway und Matthews sich doch bitte konzentrieren sollten, war das neue, umstrukturierte, von den Kommunisten dominierte Levante-Heer. Als sie aus Belchite zurückkamen, war Constancia de la Moras Büro nur zu gern bereit, eine 3-Tage-Tour zu den Stellungen dieses Heers um Teruel herum für sie zu veranstalten. Gasthäuser, in denen sie wohnen konnten, würde es keine geben, ja nicht einmal Betten in den Truppenunterkünften, denn jedes Bett wurde für die Soldaten gebraucht. Sie mussten ihre eigene Verpflegung mitbringen und für die beiden Nächte, die sie unterwegs waren, auch selbst für Schlafplätze sorgen. Die drei organisierten ein offenes Lastauto, statteten es mit Matratzen und Decken zum Schlafen aus und packten genug Essen für sich und ihre Fahrer ein. Sarah Murphy hatte jede Menge Lachs in Dosen geschickt, von Schinken, Poulet Rôti en Gelée, Bouillon, Kaffee und Malzmilchpulver ganz zu schweigen. Sie hatten vor, den Lastwagen unter überhängenden Bauernhausdächern zu parken, um einigermaßen geschützt zu sein und sich ihre Mahlzeiten über dem offenen Feuer bei den Dorfbewohnern zu kochen. Sie waren noch in Valencia und warteten auf ihre Geleitbriefe, als Hemingway einen Anruf von Alexander Orlov erhielt, dem für Spanien zuständigen Chef des NKWD, der von seinem Hauptquartier im Hotel Metropole an der Calle Chativa, genau gegenüber der Stierkampfarena, aus das Guerilla-Programm der Regierung organisierte. Seit dem letzten Frühjahr, als Hemingway den Guerillakämpfer Colonel Chanté bei Orlov im Hotel Gaylord in Madrid kennengelernt hatte, bemühte er sich, mehr über die Aktivi herauszufinden, die Inoffiziellen, die hinter den feindlichen Linien operierten, Brücken und Züge sprengten und andere gefährliche Geheimaktionen durchführten. Doch trotz seiner Bekanntheit bestand Hemingway damals die Tests nicht, die ihn als de confianza, also vertrauenswürdig, ausgewiesen hatten. Mittlerweile aber hatte er zusammen mit Ivans The Spanish Earth hergestellt, sich in der Carnegie Hall für die Republik engagiert und Tausende von Dollar für Sanitätsfahrzeuge gesammelt. Von dem Skeptizismus oder Renegatentum Dos Passos oder Orwells war er also offensichtlich weit entfernt. Gustav Regler, der sich noch zur Rehabilitation in einer Klinik befand, hatte von dort aus Orlov gebeten, Hemingway den Zugang zu verschaffen, an dem ihm so viel lag. Und jetzt lud Orlov ihn ein, das Ausbildungslager für die Aktivi in Benimamet, ganz in der Nähe von Valencia, zu besuchen. In Benimamet wurde Hemingway von Orlovs Leutnant Leonid Eitingon empfangen, der den Namen Kotow angenommen hatte. 3 Jahre später sollte Kotow die Ermordung von Leo Trotzki in dessen mexikanischem Exil organisieren. Heute jedoch war er ganz der aufmerksame Gastgeber. Er führte Hemingway durch das Lager, ließ ihm ein üppiges Mittagessen servieren, gestattete ihm sogar Schießübungen mit einem der in Russland hergestellten Scharfschützengewehre zu machen, mit denen die Guerillakämpfer ausgestattet waren. Zum Abschied schenkte er ihm eine Flasche kostbaren Batschewski-Wodka, der aus Kartoffeln statt aus Getreide hergestellt war. Alles war darauf angelegt, Hemingways Bedürfnis zu befriedigen, sich als Insider zu fühlen, seinen Wunsch, Dinge zu wissen, die andere nicht wissen und über die er auf gar keinen Fall je ein Wort verlieren durfte. Und Hemingway sprach auch tatsächlich nie über seine Stippvisite in Benimamet. Wenige Tage später sollte dieser Besuch jedoch ein interessantes Nachspiel haben. Hemingway, Matthew und Martha brachen am frühen Morgen des 20. September von Valencia auf. Sie fuhren die Küstenstraße hoch und bogen dann ins Landesinnere nach Sagunto ab, der Stadt mit den römischen, von Hannibal geschleiften Stadtmauern. Anschließend begann der lange Aufstieg durch die Sierra Calderona. Die Küstenebene ging in hügeliges, teilweise aus Kiefern und Büschen bewachsenes Weideland über, und die Luft wurde spürbar kühler. Sie machten in Segorbe Halt, um auf dem Markt Gemüse zu kaufen, verluden es in ihr Fahrzeug und fuhren weiter, hinauf zum Pass bei Puerto Ragudo und von dort nach Barracas, wo sie ihre Mittagspause einlegten. In Sarrión bogen sie in Richtung Norden ab, in die zerklüfteten Kalksteinausläufer der Sierra de Gúdar, wo auf den höchsten Gipfeln bereits Schnee lag, und begannen einen Rundkurs durch das Hochland östlich der Provinzhauptstadt Teruel, vorbei an kleinen Dörfern mit Steinhäusern, die sich an die Berghänge klammerten. Die Straßen waren holprig, aber sie kamen gut voran. Das neue Fahrzeug der Marke Dodge, das Hemingway vom Propagandaministerium zur Verfügung gestellt worden war, machte seine Sache gut. Es war gebaut und eingerichtet wie ein Bulldozer und schon am Nachmittag kamen sie in Mezquita de Jarque an, einem kleinen Ort, in dem das 1. Bataillon der erst kürzlich aufgestellten Levante-Armee stationiert war. Unterwegs war der Divisionskommandant Oberst Juan Hernández Sarabia zu ihnen gestoßen und nun machten sie eine Pause, in der Sarabia ausreichend Zeit hatte, das Bataillon zu inspizieren. Dann fuhren sie entlang der Strecke, die Sarabias Männer nur wenige Wochen zuvor zurückgelegt hatten, in den oberhalb der Ruel gelegenen Ort Alfambra weiter. Alfambra war das Hauptquartier einer Guerillaschar unter dem Kommando eines Polen namens Antoni Krost, die unter anderem die Aufgabe hatte, Züge zu sprengen, wie etwa denjenigen, der von Calatayud im Norden von Teruel nach Saragossa fuhr. Viele Jahre nach den Kämpfen in Spanien sollte Krost sich daran erinnern, wie er eines Nachmittags in sein Hauptquartier kam und dort einen Fremden antraf, der am Tisch saß und sich mit einem der anderen Offiziere unterhielt. Me cago en la leche de la madre que te parió. Ich scheiße in die Milch der Mutter, die dich geboren hat, hörte Krost ihn sagen. Krost fragte sich, wer dieser selbstsichere Fremde sein mochte. Er stellte sich vor und verlangte, die Papiere des Mannes zu sehen. Ein Erfordernis revolutionärer Wachsamkeit, wie er sich ausdrückte. Der Geleitbrief des Fremden trug den Namen Ernesto Hemingway. Krost erinnert sich, dass Hemingway ebenso fasziniert wie kundig war, was die Aktivitäten der Guerilla betraf. Er wusste, welche Waffen sie benutzten und wie sie sie einsetzten, wollte aber außerdem herausbekommen, wie sie ihre Angriffsziele ausfindig machten. Indem sie mit ortskundigen Führern arbeiteten, klärte Krost ihn auf. Ferner wollte Hemingway wissen, was geschah, wenn sie vor Ort waren. Der anfänglich eher zurückhaltende Krost erklärte ihm gern alle Einzelheiten. Später bestätigte er, Hemingway habe ihn nicht nur ausgefragt, sondern auch mit ihm gegessen und getrunken. Sie hätten über Frauen geredet und einige Tage später habe er ihn sogar auf einem Einsatz begleitet. Diese romantischen Details kommen allerdings weder in Marthas Tagebuchaufzeichnungen noch in Hemingways Depeschen vor. Hat Krost sie also erfunden? Wurde eine rein spekulative Unterhaltung, was würden Sie tun, wenn Sie diesen Schienenabschnitt in die Luft jagen müssten, zu einer realen Begebenheit? Hat Hemingway den Guerillakommandanten überhaupt getroffen? Fest steht, dass er sich am Nachmittag des 20. September tatsächlich in Alfambra aufhielt. Die in Bezug auf solche Details sehr gewissenhafte Martha hielt es in ihrem Tagebuch fest. Das stimmt also jedenfalls, selbst wenn Hemingway und Krost sich nicht begegneten, selbst wenn Hemingway, im Gegensatz zu dem, woran Krost sich erinnert, nie versprach, über den Guerilla-Hauptmann zu schreiben, und selbst wenn er, als Krost ihm mitteilte, er sei Pole, kein Russe, nicht sagte, in meinem Buch mache ich Sie zu einem Amerikaner. Hemingway, Martha und Matthews verbrachten die erste Nacht ihrer Rückfahrt in Barracas, einer hässlichen Stadt, deren Name tatsächlich die Baracken bedeutet. Am nächsten Morgen brachen sie in aller Frühe zu einer Stelle auf, von der aus sie einen guten Überblick über Teruel hatten, den Ort, den die Rebellen seit Beginn des Krieges besetzt hielten. Teruel war ein in vielerlei Hinsicht ungünstiges Angriffsziel, eine von Bergen umgebene Hauptstadt einer armen Provinz, die weder über nennenswerte Bodenschätze noch Landwirtschaft verfügte und auch industriell bedeutungslos war. Da sie jedoch am Scheitelpunkt eines Gebirgsausläufers lag, der tief in Regierungsgebiet hineinreichte, bot sie den Nationalisten eine Position, von der aus sie Valencia angreifen und so die republikanische Zone spalten konnten. Auf der Landkarte machte das einen bedrohlichen Eindruck und Hemingway wollte die Lage vor Ort erkunden. Das Erkundungsgrüppchen stieg aus den Fahrzeugen, marschierte den Berg hinauf zu einem Unterstand und kroch die letzten Meter auf Händen und Knien über mit Stroh bedeckte Erde, bis sie einen sicheren Blick auf Teruel werfen konnten, das auf seinem Felsen im Tal unter ihnen lag. Das Sonnenlicht des frühen Morgens fiel schräg über die Zuckerrübenfelder, ließ die 5 Mudéjar-Türme scharf hervortreten, die sich über die Stadtmauern erhoben, und konturierte deutlich die wie ein Bug geformte Masse des Mansueto, einer Gesteinsformation, die durch Befestigungsanlagen der Nationalisten erweitert wurde und sämtliche Zugänge zur Stadt als ein natürliches Bollwerk dominierte. »Sehen Sie«, fragte ihr Führer und deutete auf den Mansueto, »aus diesem Grund haben wir Teruel nicht eingenommen.« was ebenfalls nicht sonderlich hilfreich war, so fügte er geringschätzig hinzu, waren die für diesen Sektor zuständigen Anarchisten, die Feindkontakt mit einem Fußballspiel verwechselten. Martha studierte durch den Feldstecher die Szenerie und sah einige Soldaten, die sehr geruhsam ihre Esel für den Winter mit Decken aus den leeren Häusern beluden. Hemingway verschaffte sich einen Überblick und registrierte die taktischen Probleme. Es war tatsächlich unmöglich, Teruel aus einer anderen Richtung als von Nordwesten her einzunehmen. Wenn aber erst der Winter angebrochen war und Schnee auf den Bergpässen hinter der Stadt lag, würde das keine Rolle mehr spielen. Die Rebellen würden dort feststecken. Sie würden gar nichts unternehmen. Vor Einbruch des Frühlings würde an der Teruel-Front nichts passieren. Der Reiseabschnitt, der sich an Teruel anschloss, war anstrengender. Es ging durch kaum bewohnte wilde Hochlandgegenden. Wenn man nach langer Fahrt ein Dorf erreichte, war es klein und primitiv. Auch die Straßen waren schlechter. Einige waren von der Armee neu angelegt worden, an Stellen, wo zuvor keine Straßen gewesen waren. Ein Hinweis, wenn man so wollte, dass die Regierung für diesen Teil der Welt Pläne hatte. Das Grüppchen der Journalisten verbrachte die Nacht in ihrem Fahrzeug, das sie auf dem Vorplatz eines Bauernhauses in einem winzigen Weiler namens Salvacaniete in der Provinz Cuenca abstellten, wo sie früh am nächsten Morgen vom Geschrei der Esel geweckt wurden. Auto und Lastwagen gaben sie an diesem Tag ab. Sie wurden von einer Kavallerieeskorte abgeholt und es ging zu Pferd zu den Bergposten auf dem Monte San Lazaro. Anschließend machten sie sich in einer tiefen Schlucht zwischen zwei Flüssen, dem Xúcar und dem Huecar, an den Abstieg nach Cuenca. Erhitzt und staubig vom Ritt ging Hemingway, ganz in der Nähe der feindlichen Linien, in einem der Bäche schwimmen, die in den Xúcar flossen. In dem klaren, kalten Wasser tummelten sich riesige Forellen. Und Hemingway warf ihnen Heuschrecken zu, den Köder, den Nick Adams in seiner Geschichte Big Two-Hearted River verwendet hatte. Er schaute zu, wie sie nach den Insekten schnappten und kräftige Strudel in der Strömung verursachten. Das war, so sein Eindruck, ein Fluss, für den es sich lohnte zu kämpfen. In dieser Nacht schliefen Martha und er in Madrid im Hotel Florida. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 160, eine Niemandslandproduktion, 2020. Literaturangabe. Ich verlas ein Kapitel aus dem Buch »Hotel Florida – Wahrheit, Liebe und Verrat im Spanischen Bürgerkrieg« von Amanda Vail. Erschienen 2015 in der Kotterschen Buchhandlung in Stuttgart. Die Originalausgabe heißt Hotel Florida, Truth, Love and Death in the Spanish Civil War, erschienen im Verlag Ferrer, Strauss & Giroux, New York, 2014. Die Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch stammt von Susanne Held. Arbeiter, Bauern, Antifaschisten, spanische Patrioten, erhebt euch und verteidigt die Republik, die Freiheit und die demokratischen Errungenschaften unseres Volkes. Con tu trenza. Niemandsland Revolutionsgeschichte. Gegrillt im Gippie-Stil. Jerry Rubins Spaßguerilla. Gegenkultur der privilegierten Linken. Von Maurice Schumann. Im Dezember 1967 lieferte sich der US-amerikanische Politaktivist Jerry Rubin eine Debatte mit Fred Helstedt, dem Präsidentschaftskandidaten der Socialist Workers Party. Rubin, Vertreter der Youth International Party, Yippies, einer antiautoritären, anarchistischen Jugendbewegung, stellte einen Plattenspieler auf die Bühne und gab Songs der Beatles und Bob Dylans wieder, ehe er am Ende seiner Präsentation Dollarscheine verbrannte und dies als revolutionären Akt ausgab. Die Sozialisten im Publikum reagierten empört. In dem Auftritt trafen zwei unterschiedliche Auffassungen von revolutionärer Politik aufeinander, jene der klassischen Linken und die der neuen Linken. Revolution muss Spaß machen. Dafür reicht es nicht, Zuschauer zu sein. Getreu diesem Motto propagierten die im Dezember 1967 gegründeten Yippies ein Konzept von Spaßguerilla. Ihre Form der Auflehnung war eine Mischung aus Happening, Theater der Unterdrückten und direkter Aktion. Der 1938 in Cincinnati, Ohio, geborene Rubin, der sein Studium in Berkeley zugunsten seines Aktivismus und politischen Engagements aufgegeben hatte, schrieb darüber: Die Revolution findet jetzt statt. Wir schaffen die Revolution, indem wir sie leben. Ideengeber waren dabei sowohl Karl Marx als auch die Komikergruppe Marx Brothers. Diese Tradition verband die Yippies mit den revoltierenden Studierenden des Pariser Mai. Ich bin Marxist, Tendenz Groucho, war die Parole. Im Rahmen der Happenings sollten vor allem mächtige politische Gegner der Lächerlichkeit preisgegeben werden. Deren Autorität wurde dadurch entzaubert, dass die dem Establishment angehörigen Gegenspieler meist nicht in der Lage waren, angemessen souverän auf die Happenings zu reagieren. Rubins Auftritte vor dem Komitee für unamerikanische Umtriebe machten ihn zum Star der linken Gegenkultur. 1966 erschien er in der Uniform eines Soldaten aus der Zeit des Krieges gegen England von 1775 bis 1783 und verteilte die Unabhängigkeitserklärung. 1968 kam er verkleidet als Weihnachtsmann, um das Schreckgespenst der roten Gefahr zu verkörpern. Indem seine Aktionen die Positionen des politischen Gegners überzeichneten, karikierten sie den erklärten Anspruch des Ausschusses. Rubin führte die Amtsautoritäten in ihrer Unbeholfenheit öffentlich vor. Im Vorwort zu seinem Buch Do It, Scenarios of the Revolution, das 1971 in deutscher Übersetzung erschien, formulierte Eldridge Cleaver, Sprecher der Black Panthers Party, Rubins Anliegen am Beispiel der Polizei folgendermaßen: Ein Schwein, über das man lacht, ist ein totes Schwein, gegrillt im Yippie-Stil. Zur Verbindung von Spaß und Politik gehörte gemäß der klassischen Hippie-Attitüde auch der Konsum von Drogen. Inspiriert etwa durch den LSD-Papst Timothy Leary, überlegte man sich, das Grundwasser mit Halluzinogenen anzureichern, um die US-amerikanische Gesellschaft ins Chaos zu stürzen. Zudem versuchte man, durch Exhibitionismus und offen ausgelebte Sexualität den gesellschaftlichen Betrieb zu stören. Die Konfrontation mit dem Staat verlief nach diesem Konzept gewaltfrei, benötigte aber die Provokation, um zu funktionieren. Realpolitische Ziele durchzusetzen war verpönt, das Happening stand im Vordergrund. Es war eine Form des privilegierten Protests und eines Protests um des bloßen Protests willen. Seine Aktionsformen hätten wahrscheinlich bei armen schwarzen Lohnabhängigen nicht die gleiche Resonanz erzielt wie bei den vorrangig weißen, bildungsbürgerlich sozialisierten Yippies, auch wenn diese sich wie andere Linke in den USA als weiße Neger klassifizierten, um ihre angeblich prekäre Stellung in der amerikanischen Gesellschaftshierarchie auszudrücken und sich mit der afroamerikanischen Befreiungsbewegung solidarisch erklärten. Die Bewegung samt ihrer Radikalität verpuffte nach einigen Jahren recht schnell. Jerry Rubin sollte sich sogar als Renegat erweisen. Bereits nach dem Ende des Vietnamkriegs, Mitte der 70er, gab er sein politisches Engagement vollständig auf, wurde Unternehmer und investierte früh in Apple-Aktien. Er starb 1994 als Multimillionär. Der Artikel Gegrillt im Yippie-Stil von Morris Schumann ist abgedruckt in der Zeitschrift Melodie und Rhythmus, zweites Quartal 2020. Now there's another way of working this. Now there's a guy that I've developed a fondness for called Al Barga, good old friendly Al, told us we were definitely going to get permits and all kinds of other shit. He's chairman of the youth board. So I just called the police to say this is Al Barga, chairman of the youth board, and I'd like to know what's happening to our truck down there in the park. Yes, sir. You know, and they get you that information right quick. And you can dress that up a little, you know, say, I spoke to Commander Brash. They can never find these guys. See, you can never, the cops are like the yippies. You can never find the leaders. So you say, I spoke to Commander Brash, and you can check this out with him. And they'll say, oh, yeah, then they'll give you permission. Because they don't check it out with him, right? So that's it. You just find the names of top city officials. Now, here's another one. Here's another schmuck. Niemandsland. Du bist, was du hörst. Captain da, die Ratten, die hatten einst alles im Griff. Doch die Ratten, die verlassen jetzt das sinkende Schiff. Es dauert nicht mehr lang und es ist alles vorbei. Aber niemand schreit nach einer Meuterei. Blinder Passagier, ich weiß, was ich weiß, doch ich sag's nur dir. Blinder Passagier, das Ziel unserer Reise ist nicht weit von hier. Blinder Passagier, ich weiß, was ich weiß, aber ich sag's nur dir. Blinder Passagier, das Ziel unserer Reise ist nicht weit von hier. Corinna und Corona heißt ein Artikel in der Jungen Welt, der sich mit dem Zustand der spanischen Monarchie beschäftigt. Wie das spanische Königshaus von einem gefährlichen Virus befallen wurde und warum es sich trotzdem gute Überlebenschancen ausrechnen darf. Der Artikel stammt von Herrn Erich Hackel und wurde veröffentlicht am 25.04.2020. Seine Majestät König Juan Carlos hat mir mitgeteilt, dass er abdanken und seine Nachfolge regeln möchte. Die Motive, die den König zu diesem Schritt veranlasst haben, will seine Majestät im Laufe des Tages den Spaniern persönlich mitteilen. Als würden sie vom Coronavirus nicht schon genug geplagt, müssen die Spanier sich auch noch mit dem Corinna-Virus herumschlagen. Es verlangt seinen Namen der aus Hessen stammenden Geschäftsfrau Corinna Larsen, die es als Prinzessin Corinna zu Sayn-Wittgenstein, sie war einige Jahre lang mit einem Sprössling des deutschen Adelsgeschlechts verheiratet, in die Klatschspalten gebracht hat. Die gute Nachricht ist, dass das Virus nur das spanische Königshaus befallen hat, die schlechte, dass es ihm vermutlich nicht den Garaus machen wird. Erstmals aufgetreten ist das Corinna-Virus vor 8 Jahren. Der damalige König Juan Carlos I., dem seine Biografen 5000 Seitensprünge, 19 außereheliche Kinder und ein Vermögen von 2 Milliarden Euro, zum Teil in Steuerparadiesen geparkt, nachsagen, wusste in der schlimmsten Wirtschaftskrise seit den Hungerjahren nach dem Ende des Bürgerkriegs nichts Besseres zu tun, als mit Corinna Larsen und auf Kosten eines saudischen Mäzens in Botswana Elefanten zu jagen. Die Nachricht von der königlichen Safari wäre wegen der Verschwiegenheit der staatstragenden Parteien und Medien wohl kaum an die Öffentlichkeit gedrungen, hätte sich Juan Carlos bei einem nächtlichen Sturz in der Lodge nicht die Hüfte gebrochen. Mit einem Privatjet wurde er in Begleitung seiner Geliebten nach Madrid zurückgebracht und einer Notoperation unterzogen. Durch Mitarbeiter des Geheimdienstes CNI von der Presse abgeschirmt, musste Corinna Larsen tags darauf die Villa nahe der königlichen Residenz räumen, die Juan Carlos ihr auf Staatskosten eingerichtet hatte. Der König gelobte Besserung und Corinna geriet, zumindest nach außen hin, aus seinem Visier. Ein Jahr später wurde bekannt, dass der Schwiegersohn des Monarchen, Herr Iñaki Urdangarin, als Präsident der vorgeblich gemeinnützigen Stiftung NOOS Steuergelder in Millionenhöhe unterschlagen hatte. Der Verdacht, dass außer Urdangarins Frau, der Infantin Cristina de Bourbon, auch Juan Carlos selber in die kriminellen Machenschaften verwickelt war, ließ sich nicht verifizieren, weil die spanische Justiz entsprechende Ermittlungen unter Hinweis auf die Unantastbarkeit des Staatsoberhaupts ablehnte. Trotzdem sanken die Popularitätswerte der Bourbonen-Dynastie derart rasant, dass Juan Carlos sich im Juni 2014 gezwungen sah, zugunsten seines designierten Nachfolgers abzudanken. Die Inthronisierung des farblosen, hölzern wirkenden Königssohns Felipe widerspiegelte die Krise der Monarchie. Die Regierung hatte für diesen Anlass und seinen störungsfreien Ablauf 6000 Sicherheitsbeamte aufgeboten und alle Demonstrationen im Zentrum Madrid untersagt. In einer seiner ersten Amtshandlungen sprach der neue König dem Alten eine jährliche Apanage von 194.000 Euro zu. Auffällig wurde Felipe IV. Seither nur durch eine Rede an die Nation anlässlich der Katalonienkrise im Oktober 2017, in der er sich den scharfen, unversöhnlichen Ton der konservativen Regierung zu eigen machte. Von den rituellen Neujahrsansprachen abgesehen, hat er sich erst wieder am 19. März dieses Jahres an seine Untertanen gewandt, um sie mit hochtrabenden, aber nichtssagenden Worten zum Durchhalten in der Coronavirus-Krise zu ermuntern. Dabei war erwartet worden, dass er eine Erklärung zur weiteren Ausbreitung des Coronavirus abgeben würde. Anfang März war nämlich durch einen Bericht der Tribune de Genève bekannt geworden, dass sein Vater Corinna Larsen aus Dankbarkeit für ihre innige Freundschaft 65 Millionen Dollar geschenkt hatte. Nach Ermittlungen des Genfer Staatsanwalts Yves Berthossa erfolgte die Überweisung im Jahr 2012 von einem Konto der Schweizer Bank Mirabeau. Kontoinhaberin war die in Panama ansässige Stiftung Lucum, hinter der niemand anderes als Juan Carlos steckte. Auf dasselbe Konto hatte ihm sein saudischer Amtskollege Abdullah bin Abaldassis 4 Jahre zuvor 100 Millionen Dollar anweisen lassen. Es dürfte sich hierbei um Schmiergeld für die Vergabe eines milliardenschweren Auftrags zum Bau der Hochgeschwindigkeitstrasse zwischen Mekka und Medina an ein spanisches Konsortium handeln. Illegale Kommissionen im Ausmaß von 50 Millionen Dollar für Vermittlerdienste beim Verkauf des Banco Zaragozano an die Finanzholding Barclays sollen der britischen Zeitung The Telegraph zufolge auf das Konto einer zweiten Stiftung geflossen sein, als deren Begünstigter Alvaro de Orleans Bourbon erscheint, ein ferner Cousin und enger Vertrauter des abgedankten Monarchen. Orleans Bourbon hatte bestritten, dessen Strohmann zu sein, allerdings eingeräumt, dass er für zahlreiche Vergnügungsreisen seines Verwandten aufgekommen war. Mitte März enthüllte The Telegraph in einem weiteren Artikel, dass Juan Carlos seinen Sohn als zweiten Begünstigten des Stiftungsvermögens eingesetzt hatte. Zugleich ließ Corinna Larsen durch ihre Anwälte verlautbaren, dass sie über mehrere Jahre von Felix Sanz Roldán, dem mittlerweile pensionierten Chef des spanischen Geheimdienstes, verfolgt und bedroht worden sei. Er habe sie zur Herausgabe von Unterlagen zwingen wollen, aus denen die Verwicklungen ihres früheren Liebhabers und anderer Mitglieder des Könighauses in illegale Transaktionen hervorgingen. Außerdem kündigte sie an, Juan Carlos und Sanz Roldán wegen Bedrohung und Nötigung vor einem Londoner Gericht zu verklagen. Nun erst brach Philippe der Vierte sein Schweigen. Er habe, hieß es in einem Kommuniqué des Königshauses, durch eine britische Anwaltskanzlei schon im März 2019 vom Beschluss seines Vaters erfahren, ihn zum Erben der Lucum-Gelder zu machen. Dass der jetzige König ein ganzes Jahr gebraucht hatte, um sich zur Erklärung durchzuringen, diese Erbschaft und überhaupt alles, dessen Ursprung nicht der Legalität oder den Kriterien der Rechtschaffenheit entspricht, auszuschlagen und Juan Carlos die Apanage zu entziehen, sorgte trotz der seuchenbedingten Ausgangssperre für einigen Aufruhr. Mittels Töpfeschlagen auf den Balkonen und Petitionen in den sozialen Medien wurde gefordert, die Schwarzgeldmillionen seines Vaters für eine bessere Ausstattung der heillos überlasteten Krankenhäuser zu verwenden. Aber in seiner Fernsehansprache verlor Philippe IV. Kein Wort über die Affäre. Die überregionalen Zeitungen würdigten seinen Vorsatz, sich von den schmutzigen Geschäften seines Vaters zu distanzieren, über die sie immer nur mit großer Zurückhaltung informiert hatten, und das Parlamentspräsidium lehnte Ende März den Antrag von Unidas Podemos und 8 weiteren Parteien, einen Untersuchungsausschuss einzusetzen, zum 5. Mal in Folge mit der Begründung ab, dass der emeritierte König in den Jahren seiner mutmaßlichen Verfehlungen Immunität genossen habe. Den wahren Grund für den Mehrheitsentscheid, der mit den Stimmen der sozialdemokratischen und konservativen Präsidiumsmitglieder sowie denen der rechtsextremen Vox zustande kam, hatte kurz zuvor der frühere Innenminister Jorge Fernández Díez genannt. Die Monarchie in Frage zu stellen, ist für Spanien tödlicher als das Coronavirus. Tatsächlich steht mit der Legitimationskrise der Monarchie der Fortbestand des politischen Systems auf dem Spiel, das sich im letzten Jahrzehnt nur mühsam gegen die Revolte der Indignados, den vermeintlich unaufhaltsamen Aufstieg von Podemos und das Erstarken des katalanischen Sezessionismus behauptet hat. Würde die konstitutionelle Monarchie abgeschafft, fielen auch die anderen Tabus der spanischen Eliten. Die Straflosigkeit für die Verbrechen der Franco-Diktatur, das undemokratische Mehrheitswahlrecht, die Privilegien der katholischen Kirche, die Beteiligung an den Kriegseinsätzen der NATO, die Verflechtung von Politik, Konzerninteressen und Justiz zu einem Netz aus Korruption und Vetternwirtschaft und natürlich die Doktrin von der unverbrüchlichen Einheit der Nation. Davor fürchtet sich Fernández Díaz. Und dagegen wehrt sich die Rechte mit ungeheuer aggressiven Kampagnen schon seit Jahren. Dabei hat die spanische Verfassung von 1978 die Monarchie als Staatsform gleich mehrfach gesichert. Um sie loszuwerden, bedürfte es nicht nur einer Zweidrittelmehrheit im Parlament, sondern auch dessen Auflösung, die Abhaltung von Neuwahlen und einer nochmaligen Zweidrittelmehrheit der gewählten Abgeordneten. Erst dann könnte eine Volksabstimmung angesetzt werden. Die politischen Kräfteverhältnisse schließen diese Möglichkeit selbst für den Fall aus, dass sich die Sozialistische Partei auf ihre republikanischen Wurzeln besinnen sollte. Außerdem ist zu erwarten, dass die Forderung nach Ausrufung der Republik in der bevorstehenden gewaltigen Wirtschaftskrise ungehört verhallen wird. Schon jetzt ist die Regierungskoalition dem Sperrfeuer der rechten Parteien ausgesetzt, die damit die eigene Schuld am Ausmaß der Pandemie durch die Privatisierung von Spitälern, das Einsparen von Geräten und Betten, die Kündigung von Ärztinnen und Pflegepersonal verschleiern wollen. Das scheint ihnen mit kräftiger Unterstützung des Unternehmerverbandes COE und der Medienkonzerne auch zu gelingen. Insofern besteht wenig Zweifel, dass Philippe IV. Das Coronavirus, mit dem ihn sein Vater angesteckt hat, überleben wird. Allerdings ist die Geschichte immer für Überraschungen gut. Auch im April 1931 hatte kaum jemand daran gedacht, dass die Monarchie am Ende sein könnte. Und dann kam sie doch, die Republik, über Nacht, und Philippes Urgroßvater, Alfonso XIII., musste fluchtartig das Land verlassen. Se ha reído hasta de sí mismo. Os invito a levantar nuestras copas, que no nos han puesto nada. Und wie immer um kurz nach eins, jetzt die Katastrophen und kommentierten Meldungen im heutigen Niemandsland vom heutigen Montag, dem 27. April 2020. Beginnen wir mit einer aktuellen Meldung zum Thema Gesundheitssystem in der kapitalistischen Welt. Herr Steffen Stierle schreibt in der Jungen Welt, in der Internetausgabe vom 25.04. einen Artikel zum Thema Retten mit Rendite, Pflege am Limit, der Kampf um das öffentliche Gesundheitswesen. Klinikprivatisierungen, Fallpauschalen, Personal- und Bettenmangel, der neoliberale Raubzug hat das öffentliche Gesundheitssystem zerstört. Die Corona-Pandemie legt die Schwachstellen der Gesundheitssysteme in der westlich-kapitalistischen Welt gnadenlos offen. Die Eindämmung des Virus ist gescheitert. EU und USA sind zu den Epizentren geworden. Vielerorts reichen die Behandlungskapazitäten längst nicht mehr aus. Es fehlt an Intensivbetten, Personal und Schutzausrüstung. Auch in Deutschland droht weiterhin der Kollaps. Denn das hiesige Gesundheitssystem wird seit mehr als 20 Jahren immer stärker der kapitalistischen Verwertungslogik unterworfen. Längst folgen Therapiepläne nicht mehr in erster Linie medizinischen Notwendigkeiten, sondern betriebswirtschaftlichem Kalkül. Der große Ausverkauf läuft seit den 1990er Jahren. Zuvor waren 90% der Krankenhausplätze in öffentlicher Hand. Es galt das Prinzip der Kostendeckung. Gewinne mussten nicht und konnten bestenfalls zeitlich begrenzt erzielt werden. Mit der Gesundheitsreform von 1992 wurde dieses Prinzip ausgehebelt und der Sektor für private Investoren und Wettbewerb geöffnet. Seither drängt das Kapital immer stärker in die Hospitäler und Arztpraxen. Die politische Schützenhilfe ist von da an nicht gebrochen. Es folgten zahlreiche weitere Reformen. Vor allem die Revision der Krankenhausfinanzierung unter Rot-Grün 2004 bedeutete einen drastischen Einschnitt. Vergütet werden die Behandlungen seither nicht mehr anhand der tatsächlichen Aufwendungen, sondern anhand sogenannter Fallpauschalen, bei denen es ökonomisch sinnvoll ist, die Kosten zu senken und die Leistungsmengen auszudehnen, wie in einer aktuellen Broschüre des Bündnisses Krankenhaus statt Fabrik erläutert wird. Die Krankenhäuser stehen seither unter enormem Rationalisierungsdruck. Es rentiert sich, möglichst wenige Patienten möglichst umfassend zu behandeln und dabei die Liegezeit zu minimieren. Aufwendige Pflegeleistungen und lange Patientengespräche hingegen lohnen sich nicht. Zugleich bedeutet die Ökonomisierung durch das Fallpauschalensystem einen enormen Schub für private Investitionen. Zahlreiche Kommunen entschieden sich angesichts des Kostendrucks für die Privatisierung und versuchten so, die klammen Haushalte ins Lot zu bringen. Der Anteil privater Kliniken hat seither um 40% zugenommen. Dort ist man vor allem auf Therapien spezialisiert, die hohe Renditen abwerfen. Selbstverständlich mit so geringem Personaleinsatz wie möglich. Vor allem bei der Pflege wird kräftig gespart. Heute hat eine Pflegekraft im Krankenhaus 30% mehr Patienten zu versorgen als noch 1995, wie Krankenhaus statt Fabrik anhand von Daten des Statistischen Bundesamtes aufzeigt. Die durchschnittliche Verweildauer der Patienten ist indes von 12 auf 7 Tage zurückgegangen. Schließlich muss das Bett schnell frei werden für den nächsten Fall. Überzählige Betten werden derweil rasch abmontiert, um die Fixkosten zu senken. Verfügten die Krankenhäuser der Bundesrepublik Deutschland 1998 über 571.600 Liegeplätze, waren es 2017 nur noch 498.700. 300 Krankenhäuser wurden seit dem Jahr 2000 geschlossen. Die Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems wird also seit mehr als 20 Jahren immer weiter zurückgefahren. Nun werden militärische Kapazitäten angezapft und weitreichende Kontaktsperren verhängt, um den drohenden Kollaps abzuwenden. Noch im vergangenen Jahr erdreistete sich etwa die Bertelsmann Stiftung, eine Studie vorzulegen, nach der die Zahl der Kliniken halbiert werden müsse, um die Qualität der Versorgung zu verbessern. Die kapitalistische Gesellschaft werde auch nach einer Bewältigung oder Abschwächung der Ausbreitung der Covid-19-Erkrankungen nicht in der Lage sein, die elementarsten gesellschaftlichen und gesundheitlichen Bedürfnisse eines Großteils der Menschen zu befriedigen, lautet das vernichtende Fazit der österreichischen Wissenschaftler Christian Zeller und Verena Kreilinger in einer Analyse von März. Das Versagen der profitorientierten Krankenhäuser zeigt sich auch daran, dass diese im Zug der Pandemie etwa in Spanien und Irland unter öffentliche Kontrolle gestellt wurden. Für Zeller und Kreilinger ist das der Einstieg in eine große und langanhaltende Auseinandersetzung zur gesellschaftlichen Aneignung aller wesentlichen Bereiche des Gesundheitswesens, einschließlich der Krankenversicherungen und schließlich auch der Pharma- und Biotech-Industrie. Die Gesundheit der Menschen und der Ausbau einer kostenlosen gesellschaftlichen Infrastruktur für Pflege, Sorge und Gesundheit mit guten Arbeitsbedingungen seien Schlüsselelemente einer emanzipatorischen Perspektive. Ich verlas einen Artikel von Herrn Stefan Stierle, veröffentlicht am 25. April 2020 in der Zeitung Junge Welt. Was während dieses Ausnahmezustands kaum noch kommentiert wird und vergessen wird, ist das Gedenken an den Hitlerfaschismus, das Gedenken vor allem an die Opfer und die Erinnerung an 75 Jahre Befreiung vom Faschismus. Der 8. Mai, so gibt es eine Petition, soll offiziell zu einem Feiertag gemacht werden, in Deutschland wohlgemerkt. Für die Petition 8. Mai zum Feiertag machen, was 75 Jahre nach Befreiung vom Faschismus getan werden muss, die von der VVND BDA und der KZ-Überlebenden Esther Bejanaro initiiert worden ist, wurden in weniger als 2 Wochen über 50.000 Unterschriften gesammelt. Eine Frage hier an Herrn Florian Gutsche, der ist Bundessprecher der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes. Wie erklären Sie sich diese deutliche Unterstützung? Herr Gutsche meint hierzu: Das liegt vermutlich unter anderem an dem 75. Jahrestag, durch den das Thema besondere Präsenz hat. Ein Grund ist aber auch, dass der 8. Mai seit der Befreiung 1945 von vielen Menschen als Feiertag begangen wurde. Das wurde nur selten in der offiziellen westdeutschen Geschichtsschreibung erwähnt. In der DDR war der 8. Mai ja Feiertag, in Westdeutschland haben vor allem Überlebende und deren Nachkommen diesen Tag gefeiert, weil er für Widerstandskämpfer und Befreite eine Art zweiter Geburtstag war. Das zieht sich auch durch Familiengeschichten, wodurch es ein Bewusstsein dafür gibt, warum dieser Tag so wichtig ist. Die Forderung ist auch schon ein bisschen älter. Esther Bejanaro hatte sie Anfang des Jahres erstmals öffentlich kundgetan und viele positive Reaktionen aus der Politik erhalten. Zweite Frage, was könnte ein weiterer Feiertag konkret zum Kampf gegen rechts beitragen? Wäre dies nicht Symbolpolitik? Nicht ausschließlich, sagt Herr Gutsche, aber auch. Dieser offizielle Feiertag würde bedeuten, dass allen Menschen, die an diesem Tag nicht arbeiten müssen, aufgezeigt wird, wie das Selbstverständnis der Bundesrepublik in Sachen Befreiung vom Faschismus ist. Das hat natürlich auch Auswirkungen auf Formulierungen etwa in Geschichtsbüchern. Hören wir einen Beitrag über das Schicksal einer Auschwitz-Überlebenden, die im berüchtigten Mädchenorchester von Auschwitz spielen musste. Anita Lasker-Wallfisch. An ihr erstes Cello, das sie als Kind gespielt hat, kann sich Anita Lasker-Wallfisch noch gut erinnern. Es hatte eine Kindergröße, die ihrer Mutter fast wie eine Geige unters Kinn passte. Ich habe ein Viertelcello gehabt. Und die Erinnerung an ihren ersten Cello-Lehrer ist auch noch da. Der ist im Ersten Weltkrieg verletzt worden und hatte zwei steife Finger an der linken Hand und hat umgelernt, andersrum zu spielen. Das ist geradezu irre, wirklich. Später hat das Cello ihr das Leben gerettet. Als Anita Lasker, 17 Jahre jung, aus einer deutsch-jüdischen Familie in Breslau, im Dezember 1943 in Auschwitz ankommt, da wird sie von anderen Lagerinsassen eingewiesen. Sie wird von ihnen registriert und erhält von ihnen die Tätowierung. Und die sind natürlich furchtbar neugierig. Da kommt jemand Neues. Was gibt's draußen? Wie geht der Krieg? Wo kommst du her? Wie heißt du? Was hast du früher gemacht? Warum sie in diesem Moment gesagt habe, dass sie Cello spielen kann, das werde sie nie begreifen, erzählt Lasker-Wallfisch. Das hat überhaupt nicht in die Situation gepasst. Aber die Mitgefangene bei der Registrierung im Konzentrationslager Auschwitz wird sofort hellhörig. Was, Cello? Spielt Cello? Fantastisch. Sie hat einfach gesagt, fantastisch, bleib hier, ich komme gleich wieder. Und die ist also weggelaufen und hat die Dirigentin dieser Kapelle gerufen und gesagt, hier ist eine Cellistin angekommen. Und mein Glück war, dass zu dieser Zeit sie kein Instrument gehabt haben, das tiefe Noten gespielt hat. Und so landet das junge jüdische Mädchen aus Breslau im Mädchenorchester von Auschwitz. Es handelt sich hier nicht um Berufsmusiker, es handelt sich hier um junge Mädchen, denn niemand war alt, der im Lager war, die mal irgendwann etwas gelernt haben. Unter den Lagerkommandanten habe es einen regelrechten Wettbewerb gegeben, wer das bessere Orchester habe, erinnert sich Lasker-Wallfisch. Das sei wie eine Lebensversicherung gewesen, selbst für die, die ihr Instrument nicht so gut beherrschen. Sie sind dann Notenschreiberinnen geworden. Die Aufgabe des Orchesters war es, am Eingang zum Lager Auschwitz-Birkenau Musik zu machen. Popmusik, klassische Musik, Märsche. Wenn die Transporte für die Gaskammern eintrafen oder wenn die Lagerinsassen zur Arbeit in die umliegenden Fabriken geschickt wurden. Jeden Morgen sind Tausende von Menschen ausmarschiert in diese verschiedenen Fabriken und wir haben gesessen und haben Märsche gespielt und am Abend wieder das Gleiche. Wir sind ans Tor gegangen mit den Stühlen und den Notenständern und haben wieder gespielt, wieder Märsche für die. Im Moment, wie das fertig war, sind wir zurück in unseren Block und haben geprobt. Wir haben den ganzen Tag gespielt. Ein Jahr lang bleibt das junge Mädchen Anita Lasker in Auschwitz. Danach wird sie nach Bergen-Belsen deportiert, wo sie im April 1945 die Befreiung erlebt. 1946 wandert sie nach Großbritannien aus, heiratet den Pianisten Peter Wallfisch, gründet das London English Chamber Orchestra und ist hier in London, im Stadtteil Queen's Park, bis heute zu Hause. Thomas Spickhofen, London. Eine Meldung aus Berlin. Die Grünen fordern Konsumgutscheine für alle, die ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Von der Putzkraft bis zum Millionär. Einlösbar sollten die Gutscheine im Wert von 250 Euro pro Person und insgesamt rund 20 Milliarden Euro in Gaststätten, Läden oder beim Friseur sein. Das sagte Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter gegenüber Reuters. So ließe sich verhindern, dass kleine Geschäfte wegen der Corona-Krise aufgeben müssten. Kiel-Offenbach. Mit anhaltender Trockenheit wächst in Deutschland die Gefahr einer Dürre. Die letzten beiden Jahre waren außergewöhnlich trocken. Die Böden brauchen nun Regen. Ihre Wasserspeicher sind nur zum Teil wieder aufgefüllt worden. Das sagte Klimaforscher Mojib Latif, der am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung in Kiel forscht, der Rhein-Neckar-Zeitung gegenüber. Es drohe eine Missernte. Die Bauern haben aber auch noch Hoffnung. Wenn es in den kommenden 2 bis 3 Wochen kräftig regnet, kann dies den trockenen April ausgleichen. Auch beim Deutschen Wetterdienst, DWD, in Offenbach hieß es am Wochenende, die Wetterlage erinnere etwas an den Dürresommer 2018. Ab Dienstag allerdings kann bundesweit mit Schauern oder schauerartigem Regen gerechnet werden. Thema Überwachungsstaat und Corona-App. Berlin. Die Bundesregierung hat eine wichtige Richtungsentscheidung für ihre geplante Corona-Warn-App getroffen. Sie schwenkt auf eine dezentrale Speicherung der Nutzdaten ein, wie Kanzleramtschef Helge Braun und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, beide CDU, am Sonntag bestätigten. Diese Lösung ist nach Einschätzung von Experten besser für den Datenschutz als ein zentraler Abgleich der Daten. Zudem wird damit der Weg frei, die Apps mit den Smartphone-Betriebssystemen der beiden Weltmarktführer Apple und Google, Android, zu verknüpfen. Die Corona-Apps sollen helfen, die Ansteckungen nachzuverfolgen, wenn Ausgehbeschränkungen gelockert werden. Sie sollen erfassen, welche Smartphones einander nahegekommen sind und Nutzer warnen. München. In Bayern sind zurzeit 67 Polizisten vom Dienst suspendiert. Vorgeworfen wird ihnen unter anderem Drogenbesitz, Kinderpornografie und Zugehörigkeit zu sogenannten Reichsbürgern, wie aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage von FDP-Fraktionschef Martin Hagen hervorgeht. 20 der suspendierten Beamten seien vorläufig aus dem Dienst enthoben. Wird ein Polizist suspendiert, kann ihm nach § 39 Beamtenstatusgesetz BAMSDG die Führung der Dienstgeschäfte verboten werden. Dazu reicht schon ein Verdacht. Eine Meldung aus Tschernobyl. Der ukrainische Staatschef Volodymyr Zelensky hat mit einer Gedenkminute an die Opfer der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl vor 34 Jahren erinnert. Bei dem Besuch in der Sperrzone prüfte der Präsident auch die Löscharbeiten. Noch immer versuchen mehr als 1000 Feuerwehrleute, die immer wieder auflodernden Brandherde zu löschen. Kiews Behörden zufolge brannten bislang mehr als 11.000 Hektar Wald ab. Thema Libyen, Tripolis. Die UN-Unterstützungskommission für Libyen, UNSMIL, verzeichnet Verstöße gegen das Waffenembargo und sieht das Land als Experimentierfeld für neue Waffen. Wir kennen die regionalen Brandstifter, primär die Türkei und die Emirate, sagte die amtierende UN-Sonderbeauftragte für Libyen, Stephanie Williams, der DPA. Trotz entsprechender Zusagen bei der Berliner Libyen-Konferenz Mitte Januar werde das Waffenembargo von einigen Staaten unverhohlen verletzt. Aus der Türkei kämen Schiffe nach Misrata und Tripolis. Zudem gäbe es hunderte Frachtflüge aus den Vereinigten Arabischen Emiraten mit Waffen. Thema Italien und die Ratingagenturen. Frankfurt am Main. Das von der Corona-Krise schwer getroffene Italien ist einer Abstufung seiner Kreditwürdigkeit vorerst entkommen. Die Ratingagentur Standards & Poor's, S&P, erklärte in der Nacht auf Sonnabend, dass sie die Bewertung der Schulden des Landes auf BBB belässt. 2 Stufen über Ramschniveau. Mit Moody's hatte eine weitere große US-Ratingagentur bereits am Freitag erkennen lassen, dass sie Italien erst einmal nicht herabstufen will. Ein schlechteres Rating machte es den damit bedachten Staaten meist schwieriger, Anleihen zu bekommen und verteuert die Kosten der Kreditaufnahme. Eine Meldung aus Leipzig. Das Verwaltungsgericht Leipzig hat einem von mehreren Eilanträgen stattgegeben, die von Geflüchteten gegen ihre Unterbringung in Massenunterkünften eingebracht worden waren. Einer der Geflüchteten, François, der seinen Nachnamen nicht öffentlich nennen will, klagte darauf, dass sein Schutz vor Ansteckung mit dem Coronavirus und damit sein Recht auf körperliche Unversehrtheit in der Massenunterkunft nicht berücksichtigt würde. Mit Erfolg, das Gericht entschied, die Umstände in der Erstaufnahmeeinrichtung bieten ihm keinen ausreichenden Schutz vor einer Ansteckung mit Covid-19. Der Beschluss ist unanfechtbar. Thema Coronavirus-Seuche und die Schulen. Rund 28.000 Zehntklässler sind am Montag in Berlin an ihre Schulen zurückgekehrt. Und der erste Schultag nach Corona-Homeschooling verlief in den meisten Schulen offenbar gut. Das war alles recht geschillt heute, wie meine Schüler sagen würden, sagte Miriam Pech, Schulleiterin an der Heinz-Brandt-Oberschule in Weißensee und Vorsitzende der Berliner Vereinigung der ISS-Schulleiterinnen und Schulleiter am Montag der TAZ. Sie habe die insgesamt 104 Zehntklässlerinnen in eine Vormittags- und eine Nachmittagsgruppe geteilt. Die jeweils rund 50 Schülerinnen würden zeitversetzt ins Gebäude gelassen, um die Abstandsregeln auf den Fluren einzuhalten. Da war jeder da, wo er sein sollte. Mit den Zehntklässlern ist der erste Jahrgang nach der Schließung der Schulen am 17. März wieder zurück in die Schulen. Berlin ist damit früh dran. Die anderen Länder starten erst kommende Woche. Thema Schutzmasken und Pekings Monopol. China versorgt die Welt inzwischen fast allein mit Corona-Masken. Der Kampf ums Geschäft wird hart geführt. Die gelieferte Ware ist aber leider oft mangelhaft. Während in Fernost das Tragen von Gesichtsmasken, auch während herkömmlicher Grippewellen, so schreibt die Taz, durchaus üblich ist, taten sich Europäer sichtbar schwer mit den lästigen und zwickenden Stofffetzen im Gesicht. Mittlerweile werden jedoch auch in Europa reihenweise Maskenpflichten und Empfehlungen im öffentlichen Raum eingeführt. Ab dem heutigen Montag gelten sie auch in Deutschland. Schon vor der Krise hat China rund die Hälfte aller Schutzmasken weltweit produziert. Nun soll der Anteil laut einer Einschätzung von Morgan Stanley bei etwa 85% liegen. Schon früh erkannten viele chinesische Unternehmen das Potenzial und reagierten, auch dank staatlicher Anreize, blitzschnell. Bis Ende Februar stießen 9000 Firmen auf den Markt der Maskenproduzenten. Die chinesischen Produzenten nutzen ihre Machtposition aus. Normalerweise ist es Usus, dass erst nach Erhalt der Lieferung gezahlt wird. Derzeit sind jedoch ohne hundertprozentige Überweisungen auf Vorkasse keine Deals denkbar. Oft wird selbst bei bereits abgeschlossenen Übereinkünften noch probiert, den Preis in die Höhe zu treiben. Mitbieter sind ständig in Lauerstellung. Europäische Firmen und Landesregierungen nutzen gezielt ihre Kontakte vor Ort, um den Bedarf an Masken zu decken. Ein deutscher Unternehmer mit Präsenz in China antwortet auf Nachfrage, er musste einige Mittelsmänner abblitzen lassen, weil diese selbst groß mitverdienen wollten. Das Wall Street Journal berichtet von einem westlichen Forschungsinstitut, das eine fünfstellige Dollarsumme überweisen musste, ehe es überhaupt eine potenzielle Lieferung an medizinischen Lüftern vor Ort inspizieren durfte. Bürokratische Regierungen, die nicht einfach flexibel mit Steuergeldern umgehen können, ziehen bei solchen Verfahren oft den kürzeren. Generell ist das Vorgehen der chinesischen Firmen bemerkenswert. Schließlich sind die Behörden im Land strikt gegen Wucherer vorgegangen. Händler, die Masken überteuert angeboten haben, mussten Geldstrafen zahlen oder kamen sogar ins Gefängnis. Da wird also offensichtlich zwischen Behörden und Privatkapitalisten und Spekulanten ganz ordentlich gekungelt. Eine Riesensauerei. Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland, 27. April 2020. Notícies de Barcelona a Niemandsland. Eine Meldung aus dem Coronavirus-Chaos, das momentan nicht nur die Welt, sondern auch die Generalitat de Catalunya im Griff hat. Die Generalitat de Catalunya hat in der vergangenen Woche Kreditkarten mit 40 Euro Saldo an bedürftige Personen und Familien verteilen lassen. Soweit so gut. Die meisten von ihnen waren Gitanos. Soweit so noch besser. Nun war die Sache aber so, dass aufgrund eines Fehlers die Kreditsumme statt das Limit von 40 Euro aufzuzeigen unbegrenzt war. Man kann sich vorstellen, wie lange die Leute gebraucht haben, um das herauszufinden. Und, naja, man kann sich vorstellen, was da passiert ist. Voller fröhlicher Kauflust verprassten die Nutznießer der bedürftigen Kreditkarte Tausende von Euro pro Karte in Leckereien und Feinkost, teure Schinken und Schlemmerprodukte. Schuld sei die Bank, so die Generalitat. Thema Empörung und Abscheu. Empörung und zum Teil heftiger Abscheu haben die Worte der Consellera de la Generalitat de Catalunya und der Sprecherin de la Generalitat, das sind zwei Damen, die eine heißt Meritxell Budó und die andere Laura Borràs, in dieser Woche hervorgerufen. Die erste Dame behauptet, dass Spanien tötet und dass es in einer sogenannten freien Republik Katalonien weniger Tote während der momentanen Coronavirus-Krise gegeben hätte. Die Parole des identitären harten Kerns des katalanischen Separatismus lautet momentan nicht mehr Spanien bestiehlt uns, España nos roba, sondern Spanien tötet uns, España mata. Selbst aus dem eigenen Lager kommen nun Stimmen der Kritik und sogar der Empörung gegenüber derlei Abartigkeiten, die sich katalanistische Politiker gerade leisten, um ihre Fans bei Laune zu halten oder aus welchem Grund auch immer. Scharf kritisierte Ada Colau, die Bürgermeisterin Barcelonas, die Aussage, dass Spanien tötet. Le iba a preguntar porque preguntaba por la gestión de Pedro Sánchez y la gestión de la Generalitat, porque dicen desde el gobierno de la Generalitat que si Cataluña fuera independiente hubiera habido menos muertos. A mí eso me produce vergüenza ajena, se lo digo así de claro. O sea, me parece vergonzoso, no solo una falsedad, sino me parece vergonzoso decir cosas de ese tipo en plena crisis, habiendo además tanta preocupación, ¿no? Y la gente que lo está pasando peor, que es la gente que ha perdido a alguien, que no se ha podido despedir, y encima escuchar a responsables públicos. Es sei eine Schande und auch absolut falsch, so etwas mitten in dieser Krise zu behaupten, gerade jetzt, wo die Menschen voller Sorgen und Ängste sind. Wo die Menschen geliebte Personen verloren haben und nun um ihre Existenz sogar fürchten. Und sie müssen sich sogar noch von Trägern öffentlicher Ämter solche Sachen anhören. Que utilizan los muertos para intentar hacer crítica política. A mí eso me parece de una miseria moral inaceptable. Directamente se lo digo. Pero yo entiendo otra vez, que la situación es muy compleja. Von Leuten, von Politikern, die die Toten benutzen, um politische Kritik zu üben. Das ist für mich, so Ada Colau, eine moralische Niedertracht, die nicht zu akzeptieren ist. Sie verstehe, so Colau, dass die Situation sehr kompliziert ist und sie erwarte nicht, dass die Generalitat perfekt sei oder perfekt sein soll, wie auch nicht die spanische Regierung. Aber, so fährt sie fort, komme es jetzt auf die Zusammenarbeit an, um den Bürgern zu helfen und ihnen nicht das Gefühl zu geben, die öffentlichen Institutionen seien zu nichts Nutze. Darum ging es und umsonst gar nichts. Gut, diese von mir gerade übersetzten Worte äußerte Frau Ada Colau in einem Interview am vergangenen San Jordi-Tag, das war der 23. April vergangener Woche, im Radiosender Cadena Ser über die Worte von den Damen Meritxell Budó und Laura Borràs von der Generalitat. Auch der Präsident der Handelskammer, ein fanatischer Separatist, hatte in dieselbe Kerbe gehauen. Der Mann heißt Joan Canadell. Und er hatte behauptet, Spanien ist Arbeitslosigkeit und Tod. Katalonien ist Leben und Zukunft. España es paro y muerte. Catalunya es vida y futuro. Leichenfledderei als Politikersatz von blinden Fanatikern herausgebellt. Ein trauriges Bild. Selbst die CUP, die ja eigentlich auch im Independentista-Lager steht, wies die Generalitatsmitglieder energisch darauf hin, dass das Gesundheitswesen in Katalonien von Herrn Superseparatist Arturo Mas zerstört worden ist und dass man besser die Probleme in dieser Richtung suchen sollte. Ja, hier in Spanien herrschen ja seit dem gestrigen Sonntag neue Bedingungen zum Thema Alarmzustand. Ausnahmezustand, besser gesagt. Seit dem gestrigen Sonntag dürfen Kinder bis 14 Jahre in Spanien in Begleitung eines Elternteils für eine Stunde und bis zu einem Kilometer von zu Hause entfernt spazieren gehen. Auch wenn pro Elternteil bis zu 3 Kinder raus dürfen, war zum Beispiel Lolas 13-jähriger Bruder Marcos schon eine Stunde früher unterwegs mit Vater Diego Bieler. Der wollte schließlich auch vor die Tür. Frische Luft und Sonne tun mir gut, sagt Marcos, der mit seiner Familie in einer dunklen Parterre-Wohnung lebt. Doch richtig begeistert ist er nicht. Selbst wenn ich Freunde treffen sollte, muss ich Abstand halten, berichtet er von der Regel des ersten Schritts zur neuen Normalität, wie die Regierung Sanchez die Spaziergänge für Kinder getauft hat. So bleiben Skype, WhatsApp und Online-Spiele die einzigen Kontaktformen mit den Kumpels nach getanen, von den Lehrern per Internetplattform geschickten Hausaufgaben. Marcos macht sich wegen des Virus Sorgen. Nicht meinetwegen, ich bin sehr jung, mir kann nicht wirklich was passieren, aber wenn meine Großeltern es bekommen, kann das schlimm enden. Manche Kinder wollen es gar nicht vor die Tür, so die 4-jährige Helia Gutierrez. Der Spielplatz ist zu, die Freunde und die Schule sind nicht da. Warum also rausgehen? Zu Hause hat sie alles, eine helle Wohnung, beide Eltern, den ganzen Tag für sich und sogar ein kleines Zelt, in das sie sich zurückziehen kann. Mittlerweile haben die Eltern Helia überzeugt. Dass sie den Roller mitnehmen darf und Papa sie schieben will, war dabei nicht unerheblich. Stolz berichtet sie, was sie in den letzten Wochen gelernt hat. Coronavirus ist ein kleines Tierchen, das ganz tief in die Lunge geht. Helias Hoffnung, dass es fortgeht, irgendwo anders hin. Bei Ivan Vilches hat alles Zureden nichts genutzt. Er hat sogar seine beiden Schwestern überzeugt, zu Hause zu bleiben, aus Angst, das Virus in die Familie einzuschleppen. Kinder stecken sich leicht an, oft ohne Symptome. Aber sie übertragen das Virus an die Erwachsenen, weiß er. Rausgehen muss einen Sinn haben. Zum Beispiel, dass ich Mama beim Einkaufen helfe. Sie müssen dann im Supermarkt nichts anfassen. Solche Fälle sind die Ausnahme, meint der Kinderpsychologe Marian Palacios, der an der Uni in Madrid unterrichtet. Wenn sich die Kinder in Begleitung ihrer Eltern sicher fühlen, gibt es eigentlich keinen Grund, dass sie nicht hinaus wollen. Kinder bräuchten Bewegung für ihre Entwicklung. Die Ausgangssperre habe eine soziale Komponente, gibt Palacios zu bedenken. Viele Familien leben auf engstem Raum. Auch in größeren Wohnungen komme es dieser Tage schnell zu familiären Spannungen. Die Kinder tollen herum, während die Eltern versuchen, sich auf ihre Telearbeit zu konzentrieren. Palacios wünscht sich, dass wir uns bald wieder in den Arm nehmen und uns mit Küsschen begrüßen können. Lola wartet darauf, dass der Spielplatz aufmacht und sie schaukeln kann. Helia würde gerne in die Berge oder ans Meer fahren. Ethan will seine Schulkameraden treffen. Marcos träumt davon, mit Kumpels und ohne Erwachsene abzuhängen. Gestern bin ich an deinem Haus vorbeigekommen. Das Haus steht leer, zu verkaufen steht dran. Bei allen Geschichten, die's gesehen hab, wundert's mich, dass es noch nicht in die Knie gegangen ist. Aus den Fenstern kannst du das Meer sehen. Dort haben wir verweilt in schmeichelnden Gedanken, den Schiffen hinterher. Im Grunde deines Wesens bist du ein schmutziger Charakter. Im Grunde meines Wesens fand ich sehr, sehr schön. Im Grunde wär's wohl das Beste gewesen. Wir hätten uns nie gesehen. Dasein, dein betrunkener Hund, du bist der Traum, den man weiter träumen will. Deine hundert Wege, es gut zu tun, in deinem Namen, der zum Herzen führt. Ich lief dir übern Weg und sah nicht weiter hin. Du bogst mir das Herz zurecht, wie der lieblichen Verdächtigung. Aber besser wär's gewesen, wir hätten uns nie gesehen. Im Grunde deines Wesens bist du ein schmutziger Charakter. Im Grunde meines Wesens fand ich sehr, sehr schön. Im Grunde wär's wohl das Beste gewesen. Wir hätten uns nie gesehen. Tausend schön, tausend schön, tausend schön. Im Grunde deines Wesens bist du ein schmutziger Charakter. Im Grunde meines Wesens fand ich sehr, sehr schön. Im Grunde wär's wohl das Beste gewesen. Wir hätten uns nie gesehen. Im Grunde deines Wesens bist du ein schmutziger Charakter. Im Grunde meines Wesens fand ich sehr, sehr schön. Im Grunde wär's wohl das Beste gewesen. Wir hätten uns nie gesehen. Spanien zumindest ist nicht nur für negative Berichterstattung gut. Wir haben ja gesehen, die spanische Tragödie, eine Dokumentation im ZDF, die läuft gerade über das Coronavirus in Spanien. Mindesteinkommen in Spanien, bis zu 500 Euro Stütze wird es geben. Erstmals gibt es in Spanien eine Sicherung für finanziell Schwache. 3 Millionen Menschen können davon profitieren. Es ist nun amtlich. Spaniens Regierung unter Pedro Sánchez von der PSOE will bis Anfang Mai ein Gesetz für ein Mindesteinkommen beschließen. Es soll keine bedingungslose Grundrente sein, sondern eine Hilfe für Familien, die ernsthafte Schwierigkeiten haben, die Kosten für ihre Grundbedürfnisse zu tragen. Es ist damit das erste Mal, dass in Spanien ein flächendeckendes soziales Hilfssystem aufgebaut wird. Die neue Hilfe richtet sich an finanziell schwache Haushalte und nicht an Einzelpersonen. Die Unterstützung wird von der Sozialversicherung ausgezahlt. Rund 1 Million Haushalte mit rund 3 Millionen Personen sollen davon profitieren. Spanien hat 47 Millionen Einwohner. Das Mindesteinkommen ist Teil des Koalitionsvertrags der spanischen sozialistischen Arbeiterpartei PSOE und der linksalternativen Unidas Podemos, UP. Wegen der Corona-Krise und des Drängens des UP-Vorsitzenden und Vizeregierungschefs für Soziales, Pablo Iglesias, kommt das Projekt nun schneller als ursprünglich geplant. Das Mindesteinkommen soll überall im Lande gelten, egal ob es bereits regionale Hilfen gibt oder nicht. Auch schlecht bezahlte Jobs sollen damit vereinbar sein. Die Hälfte der geschätzten 1 Million Haushalte, die das Geld beantragen können, haben Kinder. Bei 100.000 Haushalten handelt es sich um Alleinerziehende. Die Verwaltung kann von den Beziehern verlangen, dass sie an Programmen zur Eingliederung ins Arbeitsleben teilnehmen. Es ist von bis zu 500 Euro monatlich die Rede. Haushalte, die ältere Menschen oder Kinder versorgen müssen, bekommen wohl einen Zuschuss von 150 bzw. 250 Euro monatlich. Noch ist nicht klar, wo genau die Einkommensgrenze pro Haushalt liegen wird, unter der die Hilfe beantragt werden kann. Insgesamt könnten sich die jährlichen Ausgaben auf mehr als 6 Milliarden Euro belaufen. Nicht nur dadurch dürften die Sozialausgaben in ungeahnte Höhen steigen. Durch die Corona-Krise haben 900.000 Spanierinnen ihren Job verloren. 1,5 Millionen Selbstständige stehen ohne Einkünfte da. Rund 4 Millionen Arbeiter und Angestellte beziehen Kurzarbeitergeld. Hinzu kommen die 3,2 Millionen Menschen, die bereits vor der Corona-Krise arbeitslos waren. Zusammen macht das rund 30% der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter aus. Die Opposition reagiert empört. Die konservative Partido Popular, PP, die rechtsliberalen Ciudadanos und die rechtsextreme Vox sprachen sich erneut gegen das Mindesteinkommen aus. Die PP warnte vor der Zerstörung Spaniens. Die Ciudadanos sprachen von Castrismus und Bolivarianismus. Vox sah darin gar einen Sieg des Kommunismus. Ja, meine Damen und Herren, so ist die Situation hier in Spanien im Moment. Ich berichte von meinem Balkon aus dem Confinamiento, hier aus der Calle Rec Comtal. Contad con nosotros, vecinos, que nadie lo pase mal. Estamos todos juntos, otra por vosotros. Cuéntame en l'últim suspir de la nit i en el primer alè del dia els teus llavis quan badallis. Cuéntame. Queridas y queridos oyentes de Contrabanda FM, Niemandsland. También en estos tiempos de la gran crisis del coronavirus, nuestra radio va a emitir respetando las nuevas reglas y normas que exige la situación. Os ofreceremos, en este extraño tiempo también, información veraz y crítica sobre las cosas que pasan en el mundo y en la ciudad de Barcelona. Veraz en la medida posible dentro del caos. Niemandsland, 91.4 de la FM, en Barcelona. Contrabanda. Vielleicht Mitternacht und immer noch nicht dunkel. Dämmerungslicht von irgendwoher.

Tja, meine lieben Hörerinnen, meine lieben Hörer, bald schon wird es heißen, weißt du noch damals in der Vor-Corona-Zeit? Ja, bald schon werden wir von damals sprechen, der glücklichen Vor-Corona-Zeit, als alles freier war, als man ungezwungen rausgehen konnte, als man sich die Hand schütteln konnte, als man sich Küsschen links, Küsschen rechts geben konnte auf der Straße, wenn man Freunde und Bekannte traf. Ja, jene glückliche Vor-Corona-Zeit, als wir noch frei waren. In jener glücklichen Vor-Corona-Zeit, und das ist noch gar nicht so lange her, war ich in Bonn in der großen Beethoven-Ausstellung. Was im Moment alles so untergeht, sind natürlich die großen Veranstaltungen der Kulturwelt. Konzerte, Theater, Kino, alle diese großen Sachen, Open-Air-Konzerte, alles das ist Vergangenheit, vergessen und wird wahrscheinlich nur noch mit 3 Meter Abstand und Schutzmasken in sterilen Räumen stattfinden. Eine düstere Science-Fiction-Welt ist da. Trotzdem möchte ich berichten, und zwar über meinen Ausflug vor 2 Monaten in die Bundeskunsthalle in Bonn. Wir befinden uns ja im großen Beethoven-Jahr, 250 Jahre Beethoven. Ludwig van Beethoven gilt als der meistgespielte klassische Komponist weltweit. Anlässlich seines 250. Geburtstags präsentiert die Bundeskunsthalle in Kooperation mit dem Beethovenhaus in Bonn die zentrale Ausstellung zum Jubiläumsjahr 2020. Ich bin da gewesen und war wirklich beeindruckt. Die Ausstellung zeichnet die wichtigsten Lebensstationen Beethovens chronologisch nach und verschränkt diese mit seinem musikalischen Werk. Im Mittelpunkt der Betrachtungen steht die historische Person Beethoven. Der lebte, wie wir wissen, von 1770 bis 1827 vor dem Hintergrund seiner Zeit. Dabei wird das überlieferte Bild vom einsamen Genie ebenso hinterfragt wie die Selbstinszenierung des Künstlers als freischaffender Komponist. Weitere thematische Schwerpunkte beleuchten Beethovens private und geschäftliche Netzwerke, seinen Gesundheitszustand sowie seine Lebens- und Arbeitssituation. Exemplarisch ausgewählte Schlüsselwerke seiner Kompositionen erklingen während des Rundgangs. So bietet die Ausstellung den musikalisch-historischen Hintergrund für die vielen herausragenden Konzerte, Veranstaltungen, Opern, Tanz- und Theaterproduktionen während des Beethoven-Jubiläumsjahrs in seiner Geburtsstadt Bonn. Und genau das, diese vielen Konzerte, Veranstaltungen, Opern und so weiter, können wir nun leider vergessen. Aber es gibt Rettung. Man geht einfach auf die Internetseite des Beethovenhauses bzw. auch der Bundeskunsthalle und kann da zumindest im Internet die Stationen ein bisschen nacherleben. Ich sag mal gerade die Adresse. Die ist www.bthvn2020.de/programm. Ja, das Programm ist in 3 große Bereiche aufgeteilt. Welt, Punkt, Bürger, Punkt und Musik. Und wie gesagt, die Ausstellung macht die politisch-historischen Hintergründe des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts sowie die unterschiedlichen Lebenswelten am Übergang vom feudalen zum bürgerlichen Zeitalter sinnlich erfahrbar. Sehr schön alles dargestellt mit Originalbriefen, mit Plakaten, Gemälden, mit Bühnendekorationen, mit historischen Zeugnissen. Welt. Der 2. Ausstellungsbereich heißt Bürger. Im Mittelpunkt der Betrachtungen steht die besondere Rolle Beethovens innerhalb der sich grundlegend verändernden Gesellschaft, in der die Musik den exklusiven Rahmen herrschaftlicher Repräsentationsräume verlässt und sich dem bürgerlichen Publikum öffnet. Auch dies sehr schön dargestellt mit Beispielen, mit Musikbeispielen, mit einer Schilderung, zum Teil auch sehr ins Detail gehenden Schilderung der Machtverhältnisse in jenem Deutschland und in jenem Europa des 18. Jahrhunderts. Dann das Thema Musik. Beethovens musikalisches Oeuvre wird anhand ausgewählter Schlüsselwerke wie der Symphonie Nummer 3 Eroica, der Hammerklaviersonate Opus 106 oder der Missa Solemnis dargestellt. Sie markieren Zäsuren innerhalb der allgemeinen Musikgeschichte oder Wendepunkte in der Lebens- und Schaffensgeschichte des Komponisten. Jo, das ist meine kleine Schilderung dieses großen Ereignisses, das nun leider aus der glücklichen damaligen Vor-Corona-Zeit stammt. Aber wie gesagt, die Musik kann man hören, die Musik ist ewig und wir feiern Beethoven hier im Niemandsland auf unsere Art. Was mich dann in der Ausstellung sehr beeindruckt hat, war eine Art Sesselvorrichtung, in die man sich hineinsetzen konnte. Man bekam eine Art Kopfhörer auf und der Sessel begann zu schaukeln, zu summen und zu brummen. Und man konnte dann die Musik so hören, nämlich mit Teilen des Körpers, durch Vibrationen und Erschütterungen, die sich durch den Sessel auf den Körper übertragen. Wie Beethoven als Tauber schon sie seinerzeit gehört haben sollte. Das ist ein sehr interessantes Experiment. Beethoven hat das erste Mal 1801 über den Verlust seines Gehörs geklagt, den er schon 3 Jahre zuvor festgestellt hatte. Die Eroica begann er 1802 zu komponieren. Da war er Anfang 30 und schon sehr schwerhörig. Eine schreckliche Lage. Ein Komponist, der auch von Auftritten als Pianist lebte und der sich mit seiner Musik nicht nur selbst ernährte, sondern auch für Angehörige sorgte. Seine berühmte 9. Symphonie mit der Ode an die Freude, deren Instrumentalfassung heute die Hymne der Europäischen Union ist, hat er in diesem fast tauben Zustand verfasst. Natürlich bleibt es ein Wunder, dass Beethoven das konnte, denn er hat ja Musik erschaffen, nicht nachvollzogen. Das dürfte großer Härte gegen sich selbst bedurft haben. Gleichzeitig zeigte er, wozu ein Mensch im Guten fähig sein kann. Das war Beethoven, übermenschlich in seiner Stärke und menschlich in seiner Schwäche. Ja, Freude schöner Götterfunken. Ludwig van Beethoven, 250 Jahre im Niemandsland. Pero mi estilo evolucionó al romántico. Todo empezó cuando mi padre me obligaba a trasnochar para tocar y convertirme en otro Mozart sin igual. Él se pasa. Durch die Gassen, durch den Regen und durch die Nacht. Warum hast du mich verlassen? Warum hast du das gemacht? Nichts bleibt mir, als mich zu grämen. Gestern sprang ich in den Bach, um das Leben mir zu nehmen. Doch der Bach war viel zu flach. Einsam irr ich durch den Regen und ganz feucht ist mein Gesicht. Nicht allein des Regens wegen. Nein, davon alleine nicht. Wo bleibt der Tod im schwarzen Kleide? Wo bleibt der Tod und tötet mich? Oder besser noch, uns beide. Oder noch viel besser, erst mal dich. Durch die Gassen, durch den Regen und durch die Nacht. Warum, warum hast du mich verlassen? Warum hast du das gemacht? Warum hast du das gemacht? Und zum Ende unserer Sendung, wie immer, Kinotipp kann man nicht mehr sagen, einen Filmtipp. Es geht um eine Serie, die man offen auf dem Kanal ZDF unter der Rubrik Serien sehen kann. Sie heißt Unterleuten, besteht aus 3 langen, jeweils 90 Minuten langen Kapiteln und ist sehr sehenswert. Niemand weiß genau, was in Unterleuten wirklich geschah, im heißesten Sommer seit Jahren. Gombrowski, Großbauer und Geschäftsführer der Ökologika. Der mächtigste Mann im Dorf, mit zwielichtigen Methoden und Machenschaften. Jetzt will er Windräder. Ja, unsere Filmempfehlung für das heutige Niemandsland ist die Serie Unterleuten. Klingt wie Unterleuten, aber es wird betont auf Unter. Unterleuten ist ein fiktives Dorf in der brandenburgischen Provinz. Hier leben sie zusammen, Wendegewinner und Wendeverlierer, Ostalgiker, Kapitalisten, zugereiste Städter und Alteingesessene. Krohn, Altkommunist und Erzfeind von Gombrowski. Sein Herz schlägt für seine Enkelin Krönchen. Krohn ist gegen den Windpark. Die alte Feindschaft zwischen den beiden Dorfältesten entfacht sich von Neuem. Als ein Windpark in unmittelbarer Nähe zum Dorf entstehen soll, spaltet das die Bewohner. Freunde werden zu Feinden und umgekehrt. Nach dem Bestseller übrigens von Frau Juli C. Linda Franzen, Pferdetrainerin aus Oldenburg. Ihr Ziel? Ein Reitzentrum in Unterleuten. Für die notwendigen Grundstücke ist ihr kein Opfer zu groß. Damit sind wir schon wieder bei einer, sagen wir mal, Literaturverfilmung. Unterleuten ist ein Gesellschaftsroman von Juli C. aus dem Jahr 2016, der fast ausschließlich im fiktiven Dorf Unterleuten in Brandenburg angesiedelt ist und zum größten Teil im Juli-August 2010 spielt. Arne Seidel, Bürgermeister von Unterleuten. Für ihn steht das Wohl seines Dorfes an erster Stelle. Als eine Investorenfirma einen Windpark bauen will, gerät das soziale Gefüge des Dorfes mit 200 Einwohnern in einen Strudel. Je nach Eigeninteressen sind Alteingesessene und Zugezogene mal Verbündete, mal Gegner, wechseln die Seite, kämpfen mit allen ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln für ihre Interessen. Gerhard Vlies, Naturschützer und Windparkgegner. Er kämpft gegen die Windräder und steht mit seiner jungen Familie plötzlich im Zentrum dörflicher Auseinandersetzungen. Eine Heuschrecke aus Ingolstadt ist ebenfalls Teil des Szenarios. Alte Rechnungen werden präsentiert, Beziehungen verändert. Der Roman führt vor, dass es keine Wahrheit gibt, sondern immer nur Perspektiven. Hilde Kessler, die einsame Witwe. Nach dem Tod ihres Mannes Erik lebt Hilde alleine. Ob sie Gombrowski oder Krohn näher steht, weiß niemand so genau. Der Roman, sehr interessant, den empfehle ich ebenfalls zusammen mit der Serie. Der Roman ist in 6 Teile eingeteilt, die wiederum in 8 bis 13 Kapitel unterteilt sind, welche die Namen der Figur tragen, aus deren Perspektive erzählt wird. Den Lesern wird durch diesen Perspektivwechsel gezeigt, dass alle Figuren Annahmen über ihr Gegenüber machen, die sich im Nachhinein als falsch erweisen. Schaller. Früher Gombrowskis Mann fürs Grobe. Was führt ihn zurück in unser Dorf? Unterleuten. Ein Dorf, viele Wahrheiten. Jörg Margenau sah in den Perspektivwechseln den eigentlichen Reiz des Romans. Der Text setze ganz auf Handlung und psychologische Figurenzeichnung, sei sprachlich aber eher einfach und konventionell gestrickt, was einem Dorfroman allerdings nicht unangemessen sei. Es existiert übrigens auch eine Hörspieladaptation, ein Hörbuch aus dem Jahr 2018. Die Autorin Juli C., sie heißt bürgerlich eigentlich Julia Barbara Fink, Pseudonym Manfred Gortz auch, ist 1974 in Bonn geboren. Sie ist deutsche Juristin und Schriftstellerin, die mit zahlreichen Literaturpreisen ausgezeichnet wurde und auch durch ihr gesellschaftlich-politisches Engagement bekannt ist. Neben ihrer literarischen Arbeit betätigt sich Juli C. auch journalistisch. Sie schreibt unter anderem Essays für die Zeit und die FAZ. Regelmäßig im 3-Wochen-Wechsel mit Jakob Augstein und Jan Fleischhauer schreibt sie auch die Kolumne Die Klassensprecherin im Spiegel. Und das war's auch schon wieder für heute im Niemandsland. 2 Stunden sind hoffentlich Ihnen im Fluge vergangen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und verabschiede mich bis nächste Woche. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie verschont vor allem von der Corona-Seuche und der neuen Seuche der Angst. Tschüss, Agur, Adeo. Thank you.